Protokolle 5.15. Das zweite, für den Erfolg unserer Regierung notwendige Geheimnis besteht darin, die Fehler, Gewohnheiten, Leidenschaften und Regeln des geselligen Verkehrs derart zu vervielfältigen, dass sich niemand mehr in dem Chaos auskennt und die Menschen sich untereinander nicht mehr verstehen. Diese Politik wird auch dazu beitragen, in alle Parteien Zwietracht zu säen und alle kollektiven Kräfte, die sich uns nicht unterwerfen wollen, aufzulösen. Sie wird jede persönliche Tatkraft entmutigen. Protokolle 5.16. Es gibt nichts Gefährlicheres als die persönliche Tatkraft. Wenn sie Geist hinter sich hat, ist sie mächtiger als Millionen von Menschen, unter die wir Zwietracht gesät haben. Wir müssen daher die Erziehung der Nichtjuden dahin lenken, dass sie vor jeder Unternehmung, welche Tatkraft erfordert, ihre Hände in hoffnungsloser Ohnmacht sinken lassen. Protokolle 5.17. Die Kräfte, die sich unter dem Walten unbeschränkter Freiheit entwickeln, verlieren ihre Stärke, sobald sie auf die Freiheit anderer stoßen. Daraus entstehen Erschütterungen der Moral, Enttäuschungen und Misserfolge.